Die autoritäre Linke. Die Hintergrundannahme der Identitätspolitiker ist oft: Wer nicht nachfühlen kann, hat keinen Anspruch auf Teilnahme an der Diskussion, weil er nicht mit Autorität spricht. Diese Haltung drückt auch eine politische Agenda aus. Denn am Ende geht es um Macht, also um die Frage, wer bestimmt den Diskurs? Wie im Fall der abgesagten Diskussion in Oxford. Natürlich sprechen gute Argumente dafür, das Gender-Ungleichgewicht im Diskurs zu bekämpfen und mehr Frauen zu Wort kommen zu lassen. Viele Aktionen, wie die in Oxford, entspringen jedoch einem Tribalismus, der besagt, du gehörst nicht zum Stamm, weil dir bestimmte Hintergrunderlebnisse fehlen. Schon wer einen Satz mit »Ich als schwuler Asiate« beginnt, spricht meist von der Warte der Autorität, wie Mark Liller feststellt. Die Redeweise suggeriert, dass man zur Beurteilung moralisch besetzter Themen wie Homosexualität oder Minderheiten eine besondere Kompetenz hat, weil sie einen selbst betreffen. Aus einer Opferperspektive heraus fühlen sich Aktivisten darum legitimiert, anderen Diskursvorschriften zu machen. Das empfinden die Liberalen und Konservativen als paternalistisch oder maternalistisch, zumal da aus einer gelebten Erfahrung noch keine besondere Kompetenz erwächst, die Erfahrung moralisch zu beurteilen. Wer beispielsweise ausgeraubt wurde, ist dadurch nicht in besonderer Weise befähigt, moralisch oder juristisch kompetent über Raub zu urteilen. Konsequent weitergedacht, läuft die Haltung auf einen radikalen Relativismus hinaus, bei dem jeder nur noch aus seiner Perspektive sprechen kann. Dann jedoch gibt es keinen neutralen Boden mehr für einen Dialog. Alle Wissenschaften, auch Ethik als die Wissenschaft der Moral, gehen von geteilten Tatsachen aus, nicht von Abgrenzungen durch unteilbare Erfahrungen. Werden aber Befindlichkeiten wichtiger als Argumente, verkommt jede Diskussion zu einem bloßen Machtspiel. Ob gerade Minderheiten dieses Spiel gewinnen, ist fraglich.